Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Ausgabe vom Black Stories Podcast. Folge 17 von März 2009. Der Black Stories Podcast wird euch präsentiert von blog.juba.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Black Stories Podcast. Mein Name ist Stefan und ein neuer Monat, natürlich wieder eine neue Folge. Und wir haben heute was ganz Besonderes. Dazu aber gleich. Erstmal stellen wir euch die Leute vor, die heute mitmachen. Und heute die Frau zuerst. Und zwar Julia ist hier. Ja, hallo. Kennen wir ja schon aus einigen anderen Folgen. Das geht dann immer schnell, wenn Julia dabei ist. Und natürlich ist dann auch der René mit dabei. Hallo René. Hallo. Ja, und René hat mich um was gebeten. Und zwar will er heute unbedingt den Gebieter machen. Genau. Ja, das kannst du gerne tun, René. Ich habe mich schon stimmlich versucht, ein bisschen darauf einzustellen. Klingt sehr morbide. Ja. Genau. Ich hoffe, ich kann nicht das durchhalten, die ganze Sendung. Weil es seine Stimme weg, kein Stimmband gerissen. Du brauchst theoretisch nur ja und nein sein. Oder ich falle hier um, weil ich den Luftbett rede. Und dann müsst ihr erraten, warum. Ach, jetzt habe ich es ja schon verraten. Ja, sowas. Gut, das war die Sendung. Genau. Heute gibt es kein Spiel zu gewinnen, weil wir haben heute keine Hörerstory. Denn wir stellen euch das neue Black Stories 4 vor. Na, dann hat der Moses Verlag selber gewonnen. Ja, genau. Dann dürfen die sich ein Spiel schicken. Ja, wieder eine volle Ladung mit neuen Geschichten, eine neue, neuen schwarzen Geschichten. René hat schon mal reingeguckt. 50 Rätsel. 50 Stück, das ist gut. Ich habe hier genau, also die sind auch sehr aktuell. Ich habe hier zum Beispiel eine Story, die heißt Tödliche E-Mail. Ja, also das sind wir aus zeitgemäß. Zeitgemäß, ja. Ja. Und natürlich könnt ihr diese Karten auch für das Black Stories Brettspiel benutzen. Da habt ihr auch neuen Stoff. Die kann man, kann man da machen. Ja, stimmt, ist eigentlich wurscht. Logisch. Ja. Clever, oder? Ja, super. Julia ist schon ganz aufgeregt. Ach so. Ich versuche schon, mich mental darauf einzustimmen und gebe mir große Mühe. Kannst es gar nicht erwarten. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja. Nochmal kurz das Brettspiel aufgreifen. Wer das nicht kennt, da haben wir auch schon einen Podcast zugemacht. Genau. Einfach das im Blog mal nach Black Stories Brettspiel suchen. Ja, kann man einen schönen Spielabend. Oder einfach alle Black Stories Podcast Folgen von vorne bis hinten durchhören und kommt ihr irgendwann in die richtige Stelle. Genau. Ja, zu den Regeln nochmal. Also, die Black Stories sind rabenschwarze Geschichten. So wird es immer angepriesen. Und da geht es sozusagen um ein Szenario, um eine Situation. Irgendwas ist passiert. Und Julia und ich müssen jetzt rauskriegen, warum. Ja. Also zu dem Titel der Geschichte gibt es einen kurzen Hintergrund und wir müssen mit cleveren Fragen, die René mit Ja und Nein beantworten muss, auf die Lösung kommen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's los, René. Und deshalb übergebe ich das Wort an dich. Ja, vielen Dank, Stefan. Jetzt kannst du loslegen. Hallo, liebe Radio-Freunde. Hätten wir das bloß nicht gemacht. Ja. Lass mich doch mal, ich möchte richtig drin sein. Okay, Die heutige Story heißt Das Foto. Habe ich extra ausgesucht, weil unser Gastfotograf ist. Ah. Und der Titel der Story ist Das Foto. Und der kurze Hinweis ist, weil er ein Foto ansehen wollte, mussten 6 Männer sterben. Und während ihr schon mal überlegt, warum das so war, lese ich mir schnell die Lösung durch. Aha. Ein Foto. Genau, ein Foto. Jetzt die Frage, ob er sich das Foto, ob sein Foto ist oder ob das Foto irgendwo großflächig, ein Plakat zum Beispiel. Das kann uns ja René gleich sagen. Das beantworten. Kann er ja, wenn er schneller liest. Lesen würde. Oh, okay. Naja, was hat er erzählt? Also nochmal. Ich musste mich gerade voll drauf konzentrieren, weil die Lösung steht natürlich auf der Rückseite. Und ich als Rätselchef hier muss mir natürlich die Lösung durchlesen, damit ich euch auf die richtige Fährte führen kann. Ich kann sie mir auch. Was aber unheimlich schwierig ist, wenn jemand anderes dabei redet. Okay. Also Julia wiederholt jetzt nochmal. Also, ist es sein Foto, sein eigenes Foto, also nicht wo er drauf ist, sondern das Foto gehört ihm? Oder es ist ein ganz großes wie ein Werbeplakat? Zu der ersten Frage hätte ich ja gesagt. Zu der ersten hättest du ja gesagt? Eigenes. Würde ich ja sagen. Gut, gut. Sein eigenes Foto. Also eins von, ja, richtig. Von ihm. Ich fühle mich ein bisschen wie Raven, wenn ich so spreche. Gut. Von ihm ein Foto, was er gemacht hat oder wo er drauf ist? Weder noch. Weder noch? Hä? Ob er es gemacht hat, weiß ich nicht. Er hat es auf jeden Fall. Er besitzt das Foto? Ja. Okay. Also vielleicht ist es, ja, ist es entscheidend, was da drauf zu sehen ist? Ja. Irgendein Star, der nachher... Nein. Mussten, das war nochmal Männer, mussten Männer, Frauen oder Menschen sterben? Weil er ein Foto ansehen wollte, mussten 6 Männer sterben, genau. Männer. Kannte er die Männer? Ja. Die waren mit ihm befreundet? Ja, denke ich schon. Und in dem Moment... Freundschaft kommt irgendwann. Ja, nee, ich denke, die waren befreundet. Die waren befreundet. Und es war ein Foto. Auf dem die sind gestorben wegen dem, was auf dem Foto war? Nein. Weil die sich das angeguckt haben. Oder weil er sich das angeguckt hat. Weil er sich das angeguckt hat, genau. Er hat sich das angeguckt, ja. Und die anderen haben sich es nicht angeguckt. Nee, das war gar nicht nötig. Okay. Es hat und es war ein Unfall? Das war nicht so gewollt, ja. Ah. Kann das... Also ich mutmaß jetzt mal, könnte ja eine Situation im Auto sein. Nein. Er hat sich ein Foto angeguckt, nein, und dann ist er irgendwo in eine Menschenmenge gefahren. Nein. So in die Richtung. Vielleicht... 6 Männer sind gestorben, hatte ich gesagt. Ne? Vielleicht solltet ihr... Und ihr hattet gesagt, dass diese 6 Männer befreundet sind. Hm? Mit ihm? Ja. Mit dem, der sich das Foto angeguckt hat? Also sie kann sich auf jeden Fall... Ich kann euch auch so verraten, er gehörte zu den 6 Männern. Wenn euch das weitergeht. Ach so, also er ist einer von den weiteren. Genau. Hat das mit dem zu tun, was auf dem Foto zu sehen ist? Nein, hast du davor schon gefragt? Habe ich schon gefragt, ja stimmt, kann mir gerade bekannt vor. Ist es zu Hause passiert? Nee, das ist nicht zu Hause passiert. Ist unterwegs irgendwo. Oder? Ist irgendwo... unterwegs. In der Stadt. Auch nicht in der Stadt. Vielleicht wäre ja ganz interessant. Es war kein Unfall. Zwei nicht andere. Wirklich. Es war nicht eigentlich so. Nicht so geplant, ja, ist ja klar. Aber nicht so geplant ist kein Unfall oder was? Okay, wir können es auch als Unfall bezeichnen, wenn ihr das. Und die waren unterwegs und haben irgendwas unternommen zusammen. Okay, sehr gut. Du bist in die richtige Richtung. Sie haben was zusammen unternommen, ist natürlich sehr schön gesagt. Sie haben was zusammen gemacht. Sie haben was zusammen gemacht, ja. Genau. Waren im Kino. Ich muss gerade grinsen, weil ich die Wahrheit kenne. Sie waren im Urlaub, ist auch sehr gut. Ich empfehle euch, wenn ihr diesen Podcast hört, am besten ihr spult mal schnell zur Lösung. Nein, hört euch ihn zu Ende an und hört ihn danach einfach nochmal an mit dem Wissen über die dann Lösung. Das ist natürlich also, lustig. Ja. Die waren im Urlaub gewesen, sagst du. Im Nein. Kino, habe ich gesagt. Ach, im Kino. Nee, aber vielleicht waren Urlaub war ein guter Urlaub waren die aber auch nicht. Okay. Vielleicht ist es, versucht mal zwei Dinge, die ich denke sinnvoll sind, herauszufinden, wer ist was oder wer ist auf dem Bild. Und die nächste Sache wäre... Das hat aber nichts mit dem Mord, also mit dem Unfall, aber warum die gestorben sind. Und die nächste Sache wäre, warum die was gemacht haben. Oder vielleicht in welchem Rahmen sie etwas gemacht haben. Auf dem Foto war was drauf, was die ausprobiert haben, was sie auch gemacht haben. Nee. Auch nicht. Da waren Menschen auf dem Foto zu sehen. Ja. Oder eine Situation. Nein. Nur Menschen. Und die haben direkt was mit dem Tod zu Menschen. Tun? Bestimmte Menschen? Ja. Die Menschen, die auch... Nein. Nee. Bestimmte Menschen. Bestimmte Menschen. Die genau, was also, gemacht haben. Rauszufinden, wer auf dem Bild ist. Das könnte man ja aller was bin ich machen, herausfinden. An was bin ich? Ist eine Menschengruppe auf jeden Nein. Fall. Keine. Zwei Menschen? Nein. Eine. Ja. Eine Person. Ja. Auf dem Bild befindet sich eine Person. Ein Kumpel. Nein. Eine Freundin. Eine Freundin. Ja, eine Freundin. Eine bestimmte Frau. Eine Frau. Ja, eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Die alle gut finden. Nein. Die alle total doof finden. Die nur einer gut findet. Und die war nackig. Genau. Die nur einer gut findet. Nein. Also die war auch tot. Die war nicht tot. Das Foto, hast du ein Foto von einer toten Frau zu Hause. Das ist ja nicht zu Hause gewesen, das war so. Unterwegs. Ne? Also auf dem Bild, richtig, ist eine Frau. Und wie du richtig sagtest, Stefan, die einer gut fand. Ja. Und da wurden die anderen eifersüchtig. Nein, vielleicht um noch einen Schritt weiter zu gehen. Und die sollten sich das alle angucken, nein, das Foto. Auch nicht. Nein. Auf dem Bild ist eine Frau drauf, die er gut fand, weil es seine Frau war. Ach so. Okay. Keine Frau. Von dem die Freunde waren. Also, es war ein Mann, der ein Foto hatte, genau. Und die anderen Freunde sind dann gestorben. Die wollten alle nahe, die wollten nahe, weiß ich nicht, das Bild aufhängen in der Wohnung und dann ist ein Kurzschluss in der Leitung gewesen und das Haus ist abgebrannt. Die Ursache. Ach, die sind irgendwo reingestürzt, weil sie sich das Foto angeguckt haben, oder was? Du bist schon auf dem richtigen Weg. Beim Laufen haben sie sich das angeguckt. Bevor du das falsch verstehst. Das Foto hat Tatsache, mit dem Foto fing quasi das Unglück an. Obwohl schon sogar ein Stück davor. Mhm. Das ist ein Bergsteiger gewesen. Die haben eine Bergtour gemacht. Aber nicht, die haben eine Tour zusammen gemacht. Die haben gewisserweise eine Stadt Tour zusammen gemacht. Die waren in der Kneipe. Da ist auch der Beruf nicht uninteressant. Der Beruf? Polizisten? Nein, aber nah dran. Feuerwehrmann? Nein. Was gibt's noch? In Uniform? Ja. Matrosen oder bei der Armee? Soldaten. Weihnachtsmänner. Soldaten, sehr gut. Soldaten, ja. Okay. Soldaten, Foto. Um es mal zu sagen. Und die hatten gerade eine Übung. Nein. Oder einen Einsatz, Kriegseinsatz. Kriegseinsatz. Ja, gerade im Krieg. Ja, okay. Und da haben sie sich ein Foto angeguckt, statt auf den Gegner zu achten. Na, nicht ganz. Sie sind gerade im Auto gefahren. Nein. Ach, sie haben sich ein Foto angeguckt, dann sind sie auf eine Mine getreten. so ungefähr wäre jetzt der falsche Hinweis, aber zumindest geht in die richtige Richtung. Also um nochmal zu sagen, was Geld sie schon? Nein. Sie waren bei der Armee, haben sich ein Foto angeguckt. Es sind 6 Soldaten und einer hat ein Foto von seiner Frau. Und das haben die sich angeguckt und daraufhin ist sie gestorben. Da ist irgendwas passiert, ja. Nein, sie waren unkonzentriert und da hat der Gegner sie erschossen. Oder? Der Gegner hat sie erschossen, das ist richtig. Echt? Also warte mal, ob die erschossen wurden, steht ja nicht, aber... Wir haben es gleich wieder. Also ich denke mal, die wurden dann erschossen, genau. Aber mit Unkonzentriertheit hat sich ganz zu tun. Die haben aber... Sind in eine Falle gelaufen. Nein. Die haben sich die lagen irgendwo und waren ganz, mussten ganz leise sein und auf der Lauer. Sehr gut. Und dadurch waren sie und dann haben sie gepfiffen und haben gesagt, Mensch, sieht aber toll aus. Also das ist schon sehr gut. Die haben sich Tatsache versteckt. Sie haben sich verraten. Genau. Ja. Die haben sich durch irgendeine Äußerung. Nein. Ach, ihr seid sehr gut. Ach, also. Das war in der Nacht und das Handy ging an. Nein. Auch nicht. Wie, wo kommt das Handy? Das war vom Foto. Hä? Nee, es war ein richtiges Papierbild. Ja. Achso, Entschuldigung. Na gut, ja. Okay. Ja, ihr seid da sehr gut. Ihr seid schon auf dem richtigen Weg. Und die haben in die geraufen können sie? Mit dem Verraten ist jetzt die Frage. Auf welche Art und Weise? Die haben Geräusche gemacht. Ja. Knistern ist nicht ganz. Es ist auseinandergefalten, das Bild. Nee, aber du bist schon sehr gut. Also durch das Rumreichen. Nee. Du gehst jetzt davon aus, dass er das rumgereicht hat. Das hat er aber nicht. Er hat sich selber angeguckt. Er hat sich angeguckt. Die anderen haben es gesehen. Nein, die anderen haben aber das Foto gar nicht gesehen. Er hat sich nur angeguckt und daraufhin wurden die entdeckt wegen irgendwas, was er gemacht hat. Genau. Er hat geweint. Nein. Er hat Mit dem Knistern beim Aufmachen, das finde ich schon gar nicht so verkehrt, aber das Aufmachen des Bildes hat nicht geknistert, weil das Bild ist ja ein Passbild oder irgend sowas. Aber er hat sein Portemonnaie aufgemacht. Der Klettverschluss. Klettverschluss, sehr gut. Aber er hat es aus seiner Jackentasche oder aus seiner Brusttasche genommen. Ach, stimmt. Dann macht es genau. Und das haben die anderen gehört. Sehr, sehr gut. Und haben sie sozusagen... Erledigt. Ein Kopf kürzer gemacht, wenn man das mit einem Gewehr kann. Ja. Aber das ist ja fies jetzt den anderen 5 gegenüber. Weil wenn er die Geräusche macht... Naja, die können den anderen ja die Familie da, nicht. Genau, der Feind hat gesagt, ihr habt ja nicht geknistert. Oh, Entschuldigung. Okay, sehr gut. Also, somit habt ihr die Lösung. Ja. Ich würde trotzdem nochmal die Story im Ganzen vorlesen. Und... Tolle Story. Ich empfehle euch, dann nochmal den Podcast von vorne zu hören, weil mit dem Urlaub, die waren zusammen im Urlaub, war sehr schön. Okay, also. Ich mach's kurz, damit die Sendung nicht so lang wird und die wirklich zweimal hörbar ist. Die Story lautet, komplett, der Soldat war einer von 6 Überlebenden seiner Einheit. Sie versteckten sich im Gebüsch vor den feindlichen Truppen. In Todesangst sollte das Foto seiner Frau ihm die nötige Kraft zum Durchhalten geben. Doch als er die Brusttasche öffnete, die durch einen Klettverschluss gesichert war, verriet das Geräusch dem Feind das Versteck. Buff. Steht nicht drauf, aber kann man sich denken, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Das war eine der Geschichten aus Black Stories 4. 4 Teile gibt es mittlerweile. Ja. Ne, es gibt noch andere natürlich. Plus die Sonderausgaben. Ja, die Sprachvarianten gibt es ja auch noch. Ne? Die Sprach... Englisch? Ja, genau, Englisch. Französisch, glaube ich, auch bald, oder? Ich weiß nicht. Und diese mystische. Genau, Mystery. Auch, ne? Und es gibt auch eine, geplant ist eine Laser Edition. Reader's Edition. Und an dieser Laser Edition könnt ihr teilhaben. Wenn? Wenn der Preis stimmt. Genau. Ah, jetzt übergibst du das Wort wieder an mich. Oder? Stefan, nimm zurück, mach. Okay, jetzt bin ich wieder der Chef im Haus. Ah, sehr schön. Ja, also, natürlich läuft nach wie vor unsere Aktion, dass ihr uns eure morbiden Geschichten schicken könnt. Denn wenn wir eure Geschichte im Podcast spielen, dann gewinnt ihr ein Black Story Spiel. Ja, das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, ein Black Story Spiel zu gewinnen. Also, entweder gewinnt ihr ein Black Story Spiel. Oder? Nee, ihr gewinnt ein Black Story Spiel auf jeden Fall, wenn wir es genau. spielen. Und ihr habt die Chance, in der Laser Edition aufzutauchen. Richtig, weil jede Geschichte geht natürlich auch an den Moses Verlag. Ja. Und wenn ihr Glück habt, kommt ihr dann auch in die Leserreihe. Ja, aber ihr könnt auch ein Black Stories Kartenspiel auf andere Art und Weise bekommen. Ihr müsst einfach mit uns spielen. Ach so, ich dachte, du sagst jetzt sowas, geht im Laden und kauft euch das Spiel. Das könnt ihr natürlich auch machen. Und bei 4 Teilen... Das lohnt sich schon. Ja, da hat man einige Nächte, die man sich um die Ohren schlagen kann. Jetzt kommt ja wieder die Urlaubszeit, da bietet sich das doch an. Genau, man schleppt das nicht mit. Also man schleppt es mit, das ist aber schön, es schleppt klein sich und nicht. Handlich. Ja. Aber am besten ist es natürlich, wenn ihr über uns das Spiel gewinnt. Und dazu müsst ihr Folgendes machen. Schreibt uns eine E-Mail an blog@juba.de oder nutzt das Kontaktformular im Blog beziehungsweise die Kommentarfunktion, wobei die hier nicht empfohlen wird. Da könnt ihr aber eure Bemerkungen zum Beispiel zu der heutigen Story abgeben. Hat ja der Johannes, unser Gewinner vom Dezember, unser Weihnachtsgewinnspiel-Gewinner, hat es ja auch schon gemacht. Oder ruft uns an und sprecht eure Geschichte, lest diese vor auf unserer Mailbox unter Berlin 030 202 368 03. Und das ist sogar der noch bessere Weg. Und da würde ich sagen, da gibt es garantiert noch einen Merchandising-Artikel vom Moses Verlag dafür. Genau. Und wir brauchen die Story nicht vorlesen, weil das macht ihr ja schon. Da können wir uns aufs Raten. Da sparen wir sogar Arbeit. Ist ja super. Aber raten müssen wir auch nicht. Mit Telefongebieter. wir raten mit Telefongebieter. Genau. Ja. So, genau. Ja. Aber die beste Kombination wäre natürlich, ihr denkt euch eine Black Story aus und ihr spielt die mit uns in der Sendung zusammen. Da lassen sich Mittel und Wege finden, würde ich sagen. In der heutigen Zeit ist das alles kein Problem. Genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, Julia will sich verabschieden, die reißt es aber hier auch schnell runter. Gut. Ja, dann viel Spaß beim zweiten Mal hören jetzt. Genau. Oder vielleicht auch schon beim dritten Mal, man weiß es ja nicht. Na? Wir hören uns nächsten Monat wieder. Wenn ihr wollt, auch nächsten Montag. Braucht ihr nur noch mal auf Play drücken. Hört euch ja für die alten Folgen noch mal an. Genau. Monat und Montag, das verwechsel ich auch immer, wenn ich schreibe. Genau. Ja. Und auch, wenn du nach deinem Gehalt guckst, jeden Montag. Genau. Okay, dann ja, bis zur nächsten Folge im nächsten Monat. Danke an Julia und danke an René. Ja, kein Problem. Und danke an euch. Macht's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Der Black Stories Podcast bei blog.juba.de. Jeden Monat neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf blog.juba.de.